بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit der 59. Frage. Das heißt, Allahs Namen werden in zwei Kategorien eingeteilt, also wie wir es vorher hatten. Diejenigen, die verbunden sind mit seinem Wesen, und diejenigen, die verbunden sind mit seinen Taten. Und dann sagt er, was sind die Beispiele für jene, die verbunden sind mit seinem Wesen aus dem Koran? Und später dann die mit den Eigenschaften, die mit den Taten verbunden sind. Grundsätzlich kann man sagen, Allah subhanahu wa ta'alas Eigenschaften teilen sich in zwei Kategorien, Dhatiya und Fi'liya. Dhatiya sind, die sich auf sein Wesen beziehen. Eigenschaften, die sich auf sein Wesen beziehen. Trotzdem werden sie als Eigenschaft bezeichnet, nicht als Körperteil. Das ist ganz wichtig. Aber sprachlich gesehen bezieht sich diese Sache auf Wesen, wie zum Beispiel Hände, Gesicht, Auge, Fuß und so weiter. Ja, all diese Sachen kann man inshallah ta'ala dazu nehmen, und man könnte eigentlich die kommenden Fragen auch direkt mit reinnehmen. Auf jeden Fall, die zweite Kategorie sind Fi'liya, die auf die Taten ansprechen, die auf die Taten ansprechen, wie das Sprechen, das Gehen, das Kommen und so weiter. Und er wird dazu verschiedene Beweise aus Koran und dann aus Sunna bringen hier. Und das ist das, was wir gemeinsam inshallah ta'ala lesen werden. Er sagt hier, was sind die Beispiele aus dem Koran für die verbundenen Verse, also die mit dem Wesen zu tun haben, mit Dhatiya. Wie zum Beispiel, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Oder alles wird untergehen außer seinem Angesicht. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Damit du von meinem Auge aufgezogen würdest. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Allhörender. Fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe. Also ihr seht, es teilt sich auf in Dhatiya und in Fi'liya. Wie es hier kommt. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen nicht, nicht mit ihrem Wissen. Sie umfassen ihn nicht mit ihrem Wissen. Und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Kallam Allah Musa, Taklima. Und als sein Herr zu Musa rief, ihr Herr rief zu ihnen und so weiter. Und am Tag, der ihnen zu. Und am Tag, da er, also Allah, ihnen zurufen wird und sagt, was habt ihr denn den Gesandten geantwortet? Ja, das sind jetzt Sachen aus dem Koran, wo er eigentlich beides beschrieben hat, Dhatiya und Fi'liya. Nur in der Übersetzung steht hier, dass es nur Dhatiya wäre, wobei man das natürlich auch so aufteilen kann natürlich. Weil wenn wir hingehen und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala von den Versen ausgesehen hat, kann man sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände, hat Gesicht vor den Augen, vor seinen Augen und so weiter. Er ist der Allsehende, Allhörende. Also all diese Sachen haben Verbundenheit mit dem Wesen Allahs. Ja, nicht direkt mit den Taten Allahs, sondern mit dem Wesen Allahs. Und deswegen wurden diese Sachen hier erwähnt. Und wenn wir hier direkt mit der 60. Frage weitermachen, bringt er dazu Beweise aus der Sunna, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allahs Schleier ist Licht. Wenn er ihn entfernen würde, würde das Licht sein Schleier, also wie Licht seines Gesichtes, alles verbrennen, was sein Blick, seine Schöpfung erreicht. Also wohin er auch blickt, das heißt eigentlich alles. Das wird auch als Dhatiya, als Eigenschaft seines Wesens zugeschrieben. Dann er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Allahs Hand ist voll. Und die Fülle ist nicht beeinträchtigt von seinem dauerhaften Spende. Und so weiter. Ja, hier geht es darum, Allahs Hand ist voll. Der Rest kann man inshallah ta'ala nachlesen. Zwischendurch kommt auch, all dies verringert nicht, was in seiner Hand ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was der, in einem Hadith über den Dajjal, Allah ist nicht unsichtbar für euch und er ist nicht einäugig. Allah ist nicht einäugig sozusagen. Und er zeigte mit dem Finger seine Hand zu seinem Auge. Das gehört alles zu den Eigenschaften, die sich auf das Wesen Allahs beziehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith über die Führung, im Istikhara-Gebet, im Istikhara-Bitt-Gebet, O Allah, ich bitte dich um deinen Rat aufgrund deines Wissens, ich bitte dich um Kraft aufgrund deiner Kraft und ich bitte dich, mir von deiner unermesslichen Güte zu geben, denn du allein hast die Macht und ich nicht, du weißt alles und ich weiß nichts, du alleine kennst das Verborgene. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ihr bittet nicht einen Tauben oder einen Abwesenden, ihr bittet einen Hörenden, Sehenden, der nah ist. All diese Sachen deuten auf das Wesen Allah subhanahu wa ta'ala, dass er hörend ist, dass er sehend ist. Ja? Das sind zwei Paar Schuhe, dass er sagt, er ist hörend und er hört. Ja? Hörend bezieht sich auf sein Wesen und er hört bezieht sich auf die Taten. Darauf kommen wir inshallah ta'ala in den nächsten Fragen und Antworten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn Allah offenbaren will, dann spricht er die Offenbarung aus. Und im Hadith über die Auferweckung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, O Adam, er wird sagen, O Herr, ich stehe da. Also Allah sagt. Ja. Und die Hadith bezüglich des Sprechen Allahs mit seinen Dienern am Tag der Auferstehung sowie die Menschen im Paradies sind weitere Beispiele dafür. Also es gibt zahlreiche Beispiele aus Koran und Sunna, die auf die Sifat auf die Eigenschaften, die sich auf das Wesen von Allah beziehen, deuten, sind ganz viele. Und das waren einige, die er hier benannt hat. Barakallahu fikum, fajazakallahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.